What you wanted to do is to bounce the needle when you talk. Mm-hmm. Because that tells you now, you and your daddy are going to speak into this microphone. You can stay right over here, see? And just talk in the direction of this microphone, and then you'll be able to hear your voice, okay? You know what? You know, why don't you recite a poem? Wee Willie Winkie. Yes. Wee Willie Winkie. Talk over this one, yes. Wee Willie Winkie. Ran. Runs. Upstairs and downstairs in his right dad. You know, I don't really know if I want to play this game now. Do you? Yes. Maybe we shouldn't. Yes. Maybe I should just put it away. I wanna. You wanna talk? You wanna talk? Yes. Well, you know, when we at dinner at the table, when we talk sometimes, you always say you want to talk, and then when we say, okay, Laura, what do you want to say? Then you say, you know what? Don't you? Let's pretend we're at the table eating dinner, and let's pretend you want to say something. So you go ahead. What? What? You know what? We're going to talk to your mama and say, "Were you?" We're going to talk to your grandma and grandpa on the telephone. Will you talk to them? Because last week you didn't, remember? Remember you promised that you would. And what are you going to say to them when they come home? Will you talk with me? Hmm? Will you talk with me? Yes, but what are you going to say to them? You're going to say, hello, how are you? This is a big machine, isn't it? Yeah, I want to play. Well, wait. Okay, you don't have to play it. I want to. But you want to play. Well, you know what you should do? You know, stay right over here. And you know what I think we ought to do? I would like to sing that song. Aloysius Steiner. How does it go? I don't remember. How does it go? Aloysius Steiner. Is that how it goes? No, but there are words to it, Laura, you know. Aloysius Steiner. And what's that other song that Flag of America? Flag of America today. I was tell you something. What? Frog of America. Frog of America. That's funny, you know. Why don't you sing Sunny Day? Sunny or Day. Or ABCD. Or ABCD. Do ABCD. A, B. B, B, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, N, V, W, X, Y, and Z. Now I know my A, B, C. Next time, won't you sing with me? Stop now? Yes, we'll sing another song. Okay, what do you want to sing now? Dai dai nu, dai dai nu, dai dai nu, dai dai nu, dai dai nu, dai dai nu, dai dai nu, dai dai nu, dai dai nu, dai dai nu. Shall I make it talk? Okay. Say bye-bye. Bye-bye. Okay. And talk to them today. You want to do this again, Laura? I don't know if you really want to do it again, do you? But you're not saying anything, and so you can't. Was that, who was that we just heard? Do you know? It's not a television. I looked around, I couldn't see anybody there. All I see is this little tape going around and around. Yeah. And then all of a sudden I heard some little girl and she was singing, Aloysius Steiner, Aloysius, and I don't know who she was, because you weren't talking, right? And I wasn't talking. And your mommy wasn't, but we were just sitting here listening, and we heard this voice coming out of this box. Wasn't that something? A strange thing. Now, well, who do you think it was? Hmm? I don't know. I don't know either. I wonder whom it could have been. Do you know a little girl named Laura? Because that voice that we heard sounded just like Laura. She was singing Aloysius Steiner, and she was singing Flag of America, and she was singing Diano. You know what this is called? This is called a tape recorder. And this, you know what this is, Laura? This here, you know what this is? This is a microphone, you see? And when we talk, the microphone picks up what we say. Let me show you. Here, get up. See, when we talk and the microphone is on, then the sounds that we make are recorded on this tape. See? And then when you take out the microphone, you turn the tape back on, you can listen to yourself. Isn't that amazing? Well, but you haven't said anything yet, so why don't you say something? You don't have to get too close. You can talk from here. Talk from there. All right, what do you want to say? I want the Frog of America. Frog of America? No, it shouldn't. Well, what should we do? Flag of. Flag of America? Okay, you start. Flag of America. America. Today. Today. Let's both sing it. No, I think, you know, maybe we should have a conversation. No, let's talk. Maybe I should. Maybe we should talk. Maybe we should talk about what schools you go to, and the games you like to play and your friends and all that. Did you go to school in England? Yeah. Which school? The which? The Broadhurst. The Broadhurst. And did you like it? And the house on the hill. And the house on the hill. And which one did you like better? The water. I wonder where Marky is now. Denver. He's in Denver, yeah. And then in Memphis, you went. What's the name of the school in Memphis? The Threshold. The Threshold. And who was your teacher there? Miss Blunt. I don't know if you should go there again next year. Do you like it? Oh, it's a telephone call. I wonder whom it could be. Oh, okay. All right, I'm going to turn this off, Laura, because you're not saying anything, okay? You want to say? Well, you don't have to sing. You can just say something. It's funny, you know, people get embarrassed, see? Because ordinarily you talk all the time, you chatter away, but now you know that whatever you say is going to be on this little box here, you see, and so now you're not saying anything. Maybe I'll tickle you. Maybe I'm going to tickle you, that's what I'm going to do. I'm going to tickle you. Tickle me. Okay, should I stop? Yeah, again. Again, but you always tell me to stop. No, but I like to tell you stop. Oh, I bet you really like me to tickle you. Do you? I like it. Sometimes she likes. What? I can't hear you. I can't hear you. Stop! Oh, stop! Why? You don't like me to tickle you, okay? I don't want you to. Why not? Let's do it again. Do what again? Talk through this. Okay. Well, you don't have to sing. You can just talk. We can have a conversation. Just talk. No. You know what? You know what? Do you know what? Do you know what this? You know what they use these machines for sometimes? Well, they go around, they interview people, people who've had experiences of all different kinds, and they just talk and they reminisce and they talk about them. And then they store these tapes away, and then years later you can reconstruct something and you can find out what happened, you see? It's very interesting. You know what? That's called oral history. And sometimes it's used for music, and sometimes it's used just for fun, like we're doing there. What else? What? Whatever we said right on there. Well, because it's a very intricate machine, you see, and it has this microphone, and when you talk into the microphone and it's connected to that machine, and it's transmitted on the tape, and then when you play it back, you can hear it. You never saw one of those before, did you? You want to sing? Maybe we should turn it off and listen to ourselves now. No? Sing. All right, go ahead and sing. Okay, what should we sing? Should we sing, I'm a Yankee Doodle Dandy, Yankee Doodle. Well, we sang that already. Let's sing. Let's turn it off. What? Let's turn it off? Okay, I'll turn it off now. Is there anything you want to say before I turn it off? What? Bye-bye. Bye-bye. Okay. Ich will reinreden wegen zwei Sachen. Erstens die Geschichte von unserer Mischproche. Und zweitens, adifle ich noch den Beweisen, meine eigene Geschichte, der ich adifle ich gedenke von der Kindheit, von den jungen Jahren, und ebenso bleiben Zeit, bis zu meinem Kommen kein Amerika. Die Geschichte von unserer Sprache wohl gedarft umgeschrieben werden. Und in den jungen Jahren habe ich getracht wegen dem. Aber später, wenn ich bin gekommen, her und ich habe sich bekannt mit gedruckten Sichreunes von einem Mensch und sich bekannt euch, wie Menschen erzählen wegen seiner Sprache, habe ich gesehen, dass sie da in dem so viel Beifindereien und sie da in dem so viel Liegens, als ich habe sich beschlossen, ich will nicht erzählen. Wo soll andere heuchelt sein, so selbige bin ich ja mir. Aber jetzt fiel ich, als ich gekommen die Zeit, als ich muss es tun. Der Älteste in unserem Spruch ist gewesen mein Vater Schie. In den letzten Jahren von seinem Leben ist er aber gewesen im ganzen Überbottel. Und jeder hat gedenkt, dass er gedenkt nur seine eigene junge Jahre. Andere Sachen hat er schon mehr nicht gedacht. Und auch der Vater Schie ist mit einem halben Jahr zurückgestorben. Es sind ein Äpfel da in unserer größeren Sprache ältere von mir, aber nicht ich kenne sie und nicht sie kennen etwas was von unserer Geschichte. Die alle, die seinen da in der Welt, seinen zerspreit über der Welt. Als Sachen, sie kenne ich gar nicht und andere, was ich kenne, ja, weiß ich, als sie wissen, keine Sache nicht. Will ich es soll ergens wo bleiben? Einmal, öfter wirst du rivelen, können es vorspielen, verremmen von den Kräuven, für ein Bruder, für ein Plemenig. Und öfter einmal, wirst du können es vorspielen für deine Kinder und eben es wird bleiben Emetze von deinen Kindern, was sie tun für dem Interesse, soll er es von mir ruschen. Und euch, du wirst sehen, als ich nicht nur als mein Jäuerisch, gibt es ab noch dem in einem jüdischen historischen Museum. Wie es heißt in jenem Museum, habe ich nicht dann zu wissen. Wo er wird sein, habe ich euch noch anzuwissen. Das ist die Hagdome. Wegen unser Städtel, und mit was das Städtel ist, gewesen anders, habe ich genau überschrieben in einem längeren Essay, was hat sich gedruckt in dem ersten Band von dem großen Buch Lippe unter der Redaktion von Dr. Wendel Sudarsky, was es heraus in New York im Jahr 1950 oder im Jahr 1951. Wenn ich dies es können durchlernen, dort beschreibe ich mich Lal, wie das Leben in dem dosigen modernen Städtel ist gewesen anders wie in alle anderen arumige Städtler von jenem Teil Litte, was hat geheißen Samet. Und Samet ist ein litwisches Wort, was ist eine jüdische Form von Jemaitschu. Jemaitschu Krasch, das ist der Gegend von die, was wohnen unten. Das heißt, von die, was haben gewohnt beim Bregja. Samet ist bei ihnen später geworden ein größer Zentrum von jüdischer Gelerntheit mit sehr Sach Yeshives. Andere von sie sind geboren später Barinte Yeshives und mit sehr sehr große Talmudisten. Man hat sich gehochmet und ein paar Wörter geben über den Charakter von der ganzen Gegend. Es ist gewesen in Tels, eine große Yeshive, eine Yeshive. Vielleicht man sagen, als euch die Telser Tukerke kein Paskenen Scheile. A Tukerke ist die Frau, was hilft, die Frau, was darf gehen, im Mikwe, sich abzutunken. Sie gewinnen ein Städtele Kellen, euch nicht weit von uns, hübsch weit versteht sich von unseren Begriffen, der andere Breg von Samet, und in Kellen vielleicht man sagen, die Kellener Ziegen können euch ablernen, ein Blatt gemoren. Aber in dem dosigen Rajon hat unser Städtel sich nicht ausgezehrt mit zu viel Gelerntheit. Das Städtel hat gehabt sehr eine alte Bevölkerung. Wenigstens 700 Jahre hat sich gezogen die Geschichte von dem Städtel. In dem Städtel ist auch viele gewesen, ein alter Besäuler, was hat noch gehabt, Quorim von den Zeiten von Tachvetat. Das heißt, was die größte Schlachten, was sie gewesen gegen Jeden in Chmelnitzkis Zeiten, inmitten von dem 17. Jahrhundert. Und in dem Städtel sind gewesen eigentlich ein Zoll ganz große Mischproches. Ein Teil von sie haben gehabt, Modne nehmen. Und unsere Schreine haben geheißen Brutzkus. Sie gewinnen einen Namen von einem Sprache Klompus. Aber die Mehrheit haben geheißen Poschet Gutmann. Und zwischen die, was sie gehabt haben, Modne nehmen, ich gewinne auch die Sprache Mark. Die erste Meises wegen unserer Sprache hat mir erzählt mein Bobbe. Ich bin der älteste. Der Mann ihr Namen. Dein Bobbes Namen, der Mann. Mein Bobbes Sorge. Wenn die nehmen, will ich alle der Mann aus der Wind beschäftigt kommen zu den Teures und so weiter. Ich bin gewesen der älteste in der Mischproche, wo klimat jeder Jahr ist geboren ein anderes Kind. Ist, wenn zwischen gewinn das zweite Kind oder das dritte Kind, bin ich herüber, also sozusagen in den Schuss von der Boden. Ich bin geschlafen, kiemat ständig, bis ich bin weggefahren in Wilne und Norden, erst Sommer gekommen, heim, in die Zeiten von Vakatis, bin ich geschlafen ständig mit der Boden in ein Zimmer. Man hat ein Großhaus mit einem Sachzimmer, aber mit dem Bobet geht ein besonderes Zimmer. Ich bin geschlafen in dem Zimmer zusammen mit dem Bobet. Sind ihr Gedenk, vielleicht aufstehen, so früh wie die Bobet? die Bube fleckt aufstehen, fleckt auf sich waschen Nägelwasser, sie gestanden fertig, ein Krug mit Wasser, mit einer Schüssel, und sie fleckt, öfter fleckt sie bekiefen mich aufwecken, weil sie sagt, wenn alle sind noch geschlafen, sie sagt, wenn unmittig, hat sie gewollt reden mit ihr Reinigel. Und öfter hat sie gewollt ausnutzen, ganz bewusstsinnig, die Dose geschoren, wenn sie ist allein mit dem Einigel, die ihm allzu erzählen. Und die Bobby gewann sehr gute Erzählerin. Die erste Volksmeisters, was ich habe gehört, die gewann von der Bobby. Alle Meisters, was ihr gelernt in Szenerenne und die Meisters, was ihr gelernt in ihren Mussersforen, die übergesetzt auf Jiddisch. Und Stamm Meisters, was ihr also angehört, fliegt sie mir erzählen. Arge Vorbeigehende, die sich umzukehren zu dem, habe ich nach dem angenommen eine andere Vorstellung wegen dem, wo das ist ein Volksmeister. Da war in der Sammler von Volksliedern und Volksmeisters Jud Lamed Kahan, was ist gegangen in die Drochen von deutschen Folkloristen, hat gehabt sich eingerät, dass er ähnliche Volksmeister ist, als er, was hat nicht kein Beitenischen und hat nicht kein Varianten. Der Erzähler muss übergeben, Punkt, das so wie mit dem Gehirn. Ich habe von meinem Boben im Alter von 3, von 4, von 5 Jahren gewusst, das ist anders. Weil dieselbe Meister, wenn die Bobe vielleicht mit erzählen, ein paar Tage später, vielleicht es haben wir einander Nusser. Und die Bobe hat allein nicht gewusst beim Erzählen, als sie fantasiert zu oder als sie weit über. Und wenn ich fliege ihr sagen, Bobbe, du hast doch eher Mächten erzählt, das habe ich gemeinsam anders. Vielleicht sie sagen, na so, Judele, ah, du hast doch da, sie doch nicht so, wie gemeinsam. Ich hab die meiste gehört, wenn ich schon gewinne, ein größer Ringel. Äpfel, 9 Jahre, Äpfel, viele 10 Jahre. Hat sie mir immer dann gefragt, weißt du, von wann hat die den Familiennamen Mark? Sogar mit Stamme Mark, das ist ein Mark, weil es kann sein Rubel, es kann sein ein Mark, ein Name von einem Bär. Sagt sie, nein, der Name ist von einem Namen von einem Menschen. Mit ein paar Jahren zurück, öfter mit 100 Jahren zurück und öfter noch mehr, haben litwische Fischers umgeklappt im Tier von einem irischen Haus und sie haben gebracht einen halbteuten Bocher. Sie haben gesehen, dass es ein Eid, haben sie ihm gebracht zu ihm. Sie haben ihm erzählt, dass sie ihn auf ein Jahr gefunden schwimmendig auf ein Brett, ein halbteuten, auf ein Halluschen, haben sie ihn reingenommen zu sich im Fischerschiffel, sie haben gebracht diesem Brett und sie haben ihn zugetragen zu dem dortigen Haus. Er ist in dem dortigen Haus geblieben, er ist gesund geworden und er hat Hassene gehabt mit der ältesten Tochter von jener Palonger Mischwoche. Jene älteste Tochter hat geheißen, also wie die Mama deine heißt, Feige. Er hat geheißen, Mistom hat er geheißen mit dem Namen Mordechai, weil er allein hat später gesagt, dass er heißt Marco. Kein Jiddisch hat er nicht gekonnt. Ein Jiddischer gewesen, hat mir verstanden, als er kommt von anderen Gegenden, als er selbst Aid, öfter noch von den Vertriebenen von Spanien, öfter so Aid von den Sfardin. Versteht sich, also er hat sich ausgelernt Jiddisch, er hat gewohnt im Palonge, er hat Hassen gehabt mit der Fege, gehabt etliche Kinder und er ist in einem Tag verschwunden. Er ist rüber die Grenze. Du weißt, da ist doch allemal gewinn eine Grenze. Und ob es nicht gewinn eine Grenze von einem Meluche mit der zweiten, das gewinn eine Grenze von einem Schäbet mit der zweiten Schäbet. und er ist verfallen geworden. Versteht sich, als jene Feige, deine an älter Bobbe, ist gewesen eine unglückliche Frau, sie gewesen eine Gune, als Sachjörn. Wir haben nicht gewusst, das heißt nicht mir, die ganze Sprache hat nicht gewusst, wo er ist hingekommen. Später ist gekommen mit Jörn, später als Schaliach, mit der Gett, was er hat übergegeben, durch den Schaliach. Die Fege hat schon keinmal nicht Hasse gehabt. Ihre Kinder seien geblieben in Palonge und man hat mit ihren Kindern sehr gereizt. Du weißt doch, Menschen seien narrische Menschen und man fragt einmal, wo ist der Tate? Wenn er der Tate kommen und die kleinen Kinder haben geantwortet, der Tate ist heiter. Und von dem ist geworden, zunehmend war der Mischproche früher heiter und Norden geworden jaiter. Du weißt, dein Sehen, Schmuel, ruft man euch einmal Schmuel jaiter. Das gewesen die Bobesmeis. Die Bobesmeis hat mich gewaltig verinteressiert. Ich habe schon jemals gelernt, das Sach. Ich kann dir sagen, was ich gelernt habe. Ich habe gelernt auf Hebräisch. Die erste Sprache, welche ich gelernt habe, allein und frei, ist gewesen Hebräisch. Ich habe gelernt, sie gewesen eine ganze Serie, was hat geheißen, wie Gebäude Israel, von jüdischen Helden. Oder sie gewesen eine ganze Serie, was hat geheißen, Kol Agodes Israel. Und noch dem habe ich schon gehabt, gelernt, das berühmte Buch, was ich gewann angeschrieben auf Deutsch, in dem Moment gedenke ich nicht den Namen von dem Schreiber, Punkt, ich will eine Sache nehmen, nicht gedenken weiter in meiner Erzählung, aber sie gewann die Brief, die Sichroines, die berühmte Sichroines von Davids Mischproche. Ich meine, du weißt doch, das sehr gemeißes. Und die Meißes ist mir sehr stark gefällt worden. Es war weg etliche Tage. Und wenn in Abend habe ich spaziert mit den Taten, wegen dem ich später habe schon erzählt, wegen dem Spazieren mit den Taten in Abend, später in Abend, habe ich ihn gefragt. Ah, sagt der Serbobe Meiß. Tage gekommen, nehmens, und hat geheißen Mordcha, und er hat so gerufen Mark. Und er hat ihn gerufen, Mark. Er ist gekommen nirgends von Deutschland. Und ich wollte doch sich nicht gerufen, Mark, von Mordechai. Er ist schon ein Stomme gewesen von den Maskilien, öfter von den ersten Maskilien. Von was er ist entlaufen von Deutschland oder er weggewandert von Deutschland, weiß ich nicht. Nur ich meine, das ist der Abstand von der Mischproche. Und die schöne Meise mit den Menschen, was mit dem Geratte wird von Jan, und sein Dorf will noch meistens, sind da meistens wegen dem, als wer er ist gefroren zurück, nachdem wir dort gehabt behalten, ein Neuzer irgendwo auf einer Insel im Baltischen Jahr leben Riege und die Schiff ist untergegangen und er ist geblieben der Einzige. Wie das ich alle meistens, wer weiß, wer die das gemeistens hat ausgebracht. Ich hab gehabt schon jemand, na mehr kritische Husch, und ich habe Gicher geglaubt, den Tat. Aber mir ist gewesen interessant und ich habe in gewissen Fällen gewisse Menschen erzählt, die das gecheckt haben, uninteressante Meise. Und es gewesen gewisse Sachen, was später hat mich interessiert. Unsere ganze Mischproche hat ausgesehen, ein bisschen mehr sphärisch wie die durchschnittliche Ibi bei uns in unserer Gegend. Alle Schwarze, keinmal nicht gewöhnt, kein anderer Mien wie ein Schwarzer, dunkler, euch ein bisschen mit dunkler Haut, sind gemacht alle gewöhnt, Heuche. Und ich habe gedacht, er ist schon die Mode gerät gewöhnt, er ist schon der Tate, der was gewöhnt ein Maskil und gewöhnt ein kritischer, und gehabt eine kritische Beziehung zu all das Ding, was mir erzählt, da mein Volk und Glauben in dem, also es kann sich schaffen, Legende segnen und so weiter, hat gehabt eine zu kritische Beziehung zu der Bobesmeiß. schön in New York, habe ich sich plötzlich bewusst wegen Fakten. Ein Fakt damit gefunden in Suriname, gebetracht von Palonge bis Suriname, am Azeve. Und auf Azeve ist gewesen ausgekritzter Namen, Aharon Mark von Palonge. Habe ich jemals ein bisschen gedacht, dass man darf die erste Grundmeister ein bisschen arbeiten. Nicht Mordchen. Und wie wollte jener Mordchen sich angerufen von Palonge? Ist mir klar geworden, eine gewisse Sache. Sie da gekommen, ein Mordchen. Und der Mordche hat auch gewohnt in Palonge und Kassen gehabt in Palonge und hat Kinder in Palonge. Aber sie klar, der Aharon-Mark ist nicht er noch sein Hasur. Und sie klar, der Aharon-Mark ist, wenn es ist, weg. Äpfel ist er einmal weg, suchen seine Taten. Äpfel ist er weg zusammen mit den Taten. Äpfel ist er weg, nachdem wie sein Tate ist schon gestorben und der Tate hat ihm gehabt übergegeben gewisse Säudes von seiner Mischproche. Behol Eifen habe ich nicht an zu wissen, wie ein Säud, der Dossiger Aharon Mark, was hat er gerufen, Aharon Mark von Palonge, ist gekommen bis Suriname. Aber wie von mir weiß, wegen dem Aharon Mark von Suriname, seinen Dodo berichten wegen ihm, als er gewann in Suriname, ein größer, reicher Mann, ein Besitzer von größeren Plantatien mit der Sache Sklaven und Sklavins. Und als mir hat gemacht gegen ihn ein Aufstand von den Sklaven. Die Sklaven haben gemacht gegen ihn ein Aufstand. Kann sein, dass mir hat ihn auf der Haar geht und sie geblieben sein Marzele. Die Dossige alle Proben wegen dem Aharon Mark seinen Gicher Zwores historische. Etwas Ärges wurden gefunden auf dem unzuherrnischen Meer wie eine neue Erzählung. Ist wenn später, mit Jahren später, Territorialisten haben genommen Trachten wegen Marsch machen ein jüdische Territorium in Suriname, weil ich sich mit sehr hoffen an jemand, weil ich kommen und prätendieren auf den Thron von Suriname wie ein Jöresch von der Mischproche, was hat in Suriname geschaffen, die erste Plantatien und so weiter. Bechol Eufen ist der Unheb von der Mischproche unsere verwickelt in hübsch bissel Säudes. Und sie klar, als es ist gewesen, etwas von einer fremden jüdischen Schewet, was ist gekommen und was ist später wieder weg. Sie der dosige Fremde stammt von Anusim oder Nietzsche. Der dosige Fremde hat er gehabt, irgendetwas zu äußeres behalten oder nicht. Wer weiß. Die alle Sachen seien schön unklar. Aber noch Mordche und noch Aharon seien die weiterliche Geschichte schon klar. Der Aharon hat gehabt erzählt. Sie, einem, von wann nicht mir stammen, ist mir klar, er geheißen Schmuel. Und er hat gewinnt der Erste, was mit dem gerufen Schmuel heute. Klar, weil in seine junge Jungen ist der Tate irgendwo weg und er fliegt sagen, als der Tate ist heiter. Weißt du das Wort, was alle Kinder haben genutzt. Die weiterliche Mischwoche ist, die in dem Dorf wo meine Eltern sehen, das sind mir schön klar. Der dosige Schmuel hat gehabt als Sohn Sieb. Nehmen von vier Sieben weiß ich. Sie geben Mendel und sie geben Moische und sie geben Avraham und sie geben einer, was hat geheißen Heschel. Sie ist der Familienherrscher, versteht sich im Lied den Gruf Hesse. Aber glaube, das ist gewesen. Und nicht nur ich kenne die Dosegen Namen, ich weiß von verschiedenen Erzählungen, nicht nur von der Bobes, wegen dem ganzen Charakter von den Dosegen Menschen. Der Mendel ist gewesen der älteste Sohn von Schmuel. Er ist euch wie die Ibrige gewesen, ein heucher, größer Mann und ein starker Mann. Für was hat der Mendel gelebt? Er gewesen ein Anführer von einer Bande, was haben gebracht Kontraband. Das ist schon gewesen nach 1795. Ist 1795 gewesen die letzte Zerteilung von Polen. Einseite mit Palonge ist er weg zu Russland. Die andere Seite mit Memel und später versteht sich Königsberg und die ganze Gegend zwischen Palonge und Memel hat schon gehört zu Preis. Hat sich geschaffen eine starke Grenze zwischen beiden Meluches. Und bei dieser Grenze hat er geschaffen die Möglichkeit von Kontraband. Wir können gucken auf Kontraband wie etwas, was ist nicht schön, oder wir halten mit dem Verwenden sich nur sozusagen von niedrigeren Schichten von Bevölkerung. Jemand ist nie gewesen als eine Einstellung. Kontraband gewinnt eine sehr wichtige und eine koschere Beschäftigung. Man fleckt, was fleckt man an Rieberfieren? Man fleckt an Rieberfieren als eine Sache wie Schokolade, als eine Sache wie verschiedene süße Sachen, gute Sachen, Marzipanes, was in Preisen fleckt sein und in Russland, in die Gubernias, was mit später gemacht, seine Nische gewährt. Man fleckt an Rieberfieren Wein. Man fleckt darüber für ein gute Peres und verschiedene Sachen, also eine Sache wie Seidene oder Wollene oder gute leidende Sachen. Sie gewinnen eine große Beschäftigung. Beschaß Kontraband geht in einer größeren Form in das eine ganze Organisation. Die Organisation besteht in dem, als oder sein Durchschutwin, oder ob sie da einer, was er ist, der Balabossi bei der Dosiger Bande, und die alle, was gehören zu der Gruppe, seinen in einem gewissen Sinne seine Angestellte und erzählt sie. Er ist gewesen ein reicher Ried, ein koscherer Ried in Städtl. Und er ist gewesen der Führer von der Dosiger Gruppe von der Kontrabande. Und nicht nur fleckt man Arriba-Kriegen auf der russischen Seite, noch mit doch die alle Sachen nicht gekonnt losen im Palonge, hat man gedacht führen, die das alle Sachen bis Lepai oder Libave, was gewinnen 70 Wörst von unser Städtel bis dort. Und das Verriederführen, wie das gesagt ist, irgendwann verbunden mit hübsch bisschen Gefahr. Nicht nur von Gendarmen von der russischen Macht, sondern auch von Räubern, was so gekannt, die mit dem Weg mit den Daten durchfahren durch Wälder, Befall. Ist man gefahren mit einer ganzen Gruppe, ist gefahren beworfen, willkommen in Palau. In Libave verkäufen dort die Schäule und fahren zu Ledigerei zurück. Der Mendel ist auf der Alter geworden blind, gelebt lang. Und er hat nicht gewollt, keine Sache aufgeben, hat keinem nicht gewollt treuen. Vielleicht er alle noch gehen mit die alle von seiner Gruppe. Ist sein ältester Sohn, was er geheißen, Schmuel, ist gewesen der, was fleckt im Trogen auf die Plätze. Sein Sohn Schmuel, gewesen der höchste Ried im Palonge. Und sein Sohn Schmurli gewann der stärkste Ried in Palong. Und wenn er gewann ein Engel von 16, 17 Jahren, hat er, bis sein Vater hat noch gekannt, fliegt er ihm trogen etliche Jahre dahin, zurück und so weiter. Und von dem Händeln sind da verschiedene Gläubigste hochwellig, wertlich. Die Dossig alle Hochmes haben nicht keinen schon tiefen intellektuellen Sinnen. Nur sie gewinnen also, als er mit seiner ganzen Kompanie fliegt, kommen in eine an Achsanje oder in der Kretschme und unterwegs, wenn wir sagen, in einem winterdicken Tag oder in einem winterdicken Abend. Und sie fliegen früher von alles was stellen, Sup. Vielleicht man nicht geben jedem ein besonderer Teller Sup. Nur man fliegt da wegstellen, der ganze Schüssel oder der ganze Topf auf den Tisch. Und jeder fliegt sich nehmen zu sich in den Schüssel. Und erzählt die größte Kochme von dem dosigen Männchen, als versteht sich ja jeder Reiner vielleicht früher von alles reingießen zu sich in Schüssel oder zu sich in Teller, wie viel er hat gekocht, wie viel ist er rein in Teller. Männchen vielleicht nehmen alle mal einen halben Teller. Was ist das Zeichen von einem halben Teller? Wird er aufessen, einem halben Teller gießen wie alle anderen, hat er auch die Möglichkeit noch einmal sich umzugießen auf vollen Teller. Das ist gewesen, also sozusagen die Hochme von dem Dossigen Mendel. Er ist gewesen euch in Städel, ein ganzer Knacker, was ist gewesen mit seinem Knacker, er gewesen der Hauptführer von der Chevre Kaddische. Chevre Kaddische, die Chevre, was versorgt in den Besäulern, die Teute und so weiter. Ganz anders ist gewesen sein Bruder Moishe. Sein Bruder Moishe früher gewinnt erschüttet mit ihm. Nur Mendel hat eingesehen, dass sein Bruder Moishe teugnet zum Geschäft. Hat er ihm gesagt, du bleibst mein Schüttet, mit nein, du gehst nicht mit mir. Und also hat er jahrelang abgelebt wie erschüttet. Was hat der Moishe getan in seinem Leben? Er gewinnt ein Schnitzer. Er fliegt Schnitzen. Gefrier und gewöhnlich fliegt er Schnitzen von Holz. Nordem hat er umgegeben, Schnitzen, Figuren von größeren Sticker Buchstieg. Mit trefft selten größeren Sticker Buchstieg, aber mit trefft ist er sehr teuer. Mir hat noch jemals nicht, sich nicht vernommen, mit Ausarbeiten die Buchstieg. Dass sie gekommen später in dem Städtel. Aber mir erzählt, das erzählt mir schon nicht wie eine Legende. Es ist gekommen von der weiteren Italien einmal ein Mensch und er hat gesehen, eine Figur sah. Und er hat ihm von dem bezahlt, so viel ist wie mir das Amet von dem gekannt Leben eine Jahrzeit. Ich weiß nicht, was es gibt. Etwas ist gewährt. Nordem hat er sicher sich vernommen mit Euschnitzen, Figuren von Burstin. Es ist kein sich nicht geblieben, wie sie meine Zeiten von den dossigen Figuren. Er hat alles gewartet, dass er kommen noch einmal zu Rasan. Es gibt immer mehr. Der Moishe hat eigentlich sein ganzes Leben mit kein anderer Sache sich nicht vernommen worden wie mit Schnitzerei. Die Arbeit, was er hat getan, ist gewesen halb legal, weil von Standung von frommen Iden, von Standung von Stammern durchschnitten Iden, ist das gewesen sind. Mit Tornit schnitzen Figuren, wir können schnitzen an euren Koidisch, wir können schnitzen Verputzungen zum euren Koidisch, die gewöhnliche, die traditionelle Allee, Bahir, Chateau, aber lassen wir sagen, Euschnitzen eine Gestalt von einem Menschen ist allemal bekannt worden, ein Großsinn. Er hat es getan. Er ist gewesen, also zu sagen, in unserer Sprache, du willst der erste Künstler, aber du willst der erste Mensch, was hat gelernt die ganze Zeit mit Sinnlichkeit in der Sprache. weitere gewinn Emmetservus hat geissen Heschel. Bis heintigen Tag ist mir nicht klar, sie der Heschel gewinn a Bruder von Moishe und von Mendlen, oder öfter ist der Heschel gewinn a Sohn von Mendlen. Na, sein Sof weiß ich. Das sie gewinn in die ersten Jahren, einer mit Fleck Gambenen, die Grenetz, auf der Jabosche, hat man gemeint, dass sie geringer zu Gambenen als Ding mit dem Jam. Als man setzt sich rein in Memel oder Lemmemel in ein Schiffel und man fährt mit dem Schiffel zu bis Palonge, was ist im Ganzen 20 Kilometer, aber die Gefahr gewinnt eine sehr größer. Es fliegen vor dem Schiffler mit Gendarmerie. Haben sie gekannt, der Sehn. Und sie fliegen, heißen sich aufstellen als ein Schiffler, was sie gewinnen. In Verdacht, was sie heuchert gewinnen. Als nicht kein Fischer gefahren ist, nur als es von Kontrabandisten. Und auch wie fliegt das ein Schiffler haben, vielleicht man versteht sich als konfiskieren und man vielleicht da wegsetzen in die Fisse, in die Turme, die Kontrabandisten. Ist, und die Schiffe vielleicht sich nicht abstellen, vielleicht man pochert schießen auf das Schiff. Ist in der Zeit, wenn man es gefahren hat, Schifflach, und ich meine, das hat gewusst, ein Mendelssohn Bruder, hat man geschossen und mit einem der Schossen, der Haar gedacht hat, dass sie gewinnt, der Heschel, was ist gefallen, der Korb von den kontrabandistischen Geschäften. Nach sein Tod hat man umgehört die ganze Arbeit zuvor mit Schiffler und ist rübergegangen in die Grenze, auf der Jabosch ergezogen, leben Jam, weiter von Jam, in der Wald. Das ist genau verschiedene Geschäfte sehr. Und sie gewinnt ein vierter Bruder. Und der Kohle ist in dem Dorf sehr gewinnt. Und geheißen hat er Abraham. Und der Abraham ist gewinnt ein Ilui. Ilui, weißt du, wo das ist? Das ist ein außergewöhnlich fähiger junger Mensch. In der ganzen Gegend darum hat er geheißen der Palonger Ilui. Avremel hat ihn gerufen, Avram. Ich weiß, mir erzählt meistens, wie viel er schon gekannt zu 13 Jahren, zu 14 Jahren, zu 15 Jahren. Und mit gehaltenen Einreden, das wächst ein zweiter Wilner Gohen. Nicht so, Azar, mit Azar Gott, mit Azar Fähigkeit. Aber er ist nicht ausgewachsen. Zu 18 Jahren hat man im Chassene gemacht. Sein Name ist schon gewesen in alle Städtlich von Samet und alle haben gewusst, mit wem man hat im Chassene gemacht. Mit der Tochter von der reichsten Mischproche in der ganzen Gegend. Die reichste Mischproche in der ganzen Gegend, die gewesen Mischproche Bermann von Krittingen. Die alle Sachen sind also außergewöhnlich charakteristisch bei der Zeit. Hat man Hassene gehabt, gemacht mit einem Mädel, mit Tommy in seinen Jahren, sicher nicht älter von ihm. Und mir hat ihm zugesagt, ewige Käste. Ewige Käste heißt, dass keinmal Leben nicht darf sorgen wegen Parnasse. Der schwer nimmt auf sich zu holen, wenn ihm und die Besprache, was er daraus gewonnen hat, und alles denken und so weiter. Sie werden ein reicher, reicher Rie. Er hat aber nicht mehrere Jungen gewählt, nicht gelebt lang. Ungefähr ein halbes Jahr nach der Chassene ist er gestorben. Wenn ein gewaltiger Klapp hat der Mischproche versteht sich an. Sehr kreuen, sehr scheindel ist alles. Die beiden Mischproche haben später sich auf Deutsch gekriegt, mit mir immer nicht ganz. Und dann einer mit dem anderen Punkt ist wohl gehen. Aber so, Äpfscher ist er poschert geworden krank auf TV. TB, Tuberkulose. Und Tuberkulose ist in jener Zeit gewesen hübsch, aber spreite Krankheit. Sehr merklich, als er gestorben von Tuberkulose. Als er gestorben von einer anderen Krankheit, wer weiß. Sein junge Weib ist geblieben schwanger, noch sein Teut. Sind geboren ein Teutkind. Was mit ihr ist später geworden, weiß ich nicht. Das geht noch in der Erzählung von den Besprochen. In den meisten wird mit Avremele, Ballonge, was sie gewesen mit ihm. Und interessant, noch dem hat man etliche Deures, keinem nicht angerufen mit Namen Abraham. Das ist ein interessanter Strich von Einredenischen, von Vorstellungen. Es ist ein unglücklicher Name, ein nicht gemasselter Name. Der Name Abraham ist in unserer Sprache mehr gelernt. Sehr schade Sache. Durch einen vier Brüder. Was? Ja, was an anderen. Das einen interessante vier Brüder in der Kufe von meiner Eltern Seides. Und ich habe geprüft, jeden einen. Es ist sehr interessant, dass sie vier sehen von einem Tatenschmur, jeder eine gewinnen ganz an anderen Mien gestartet. Jetzt der Mendel und sein Bruder Moshe seinen meine beiden Eltern Seides. Mendel ist gewesen mein Taten Seide und Moshe ist gewesen mein Mames Seide. Sie sind da gewesen später Glitschwesterkinder, was haben Hassene gehabt. Der Mendel hat gehabt, verschätzt, eine große Mischproche. Und die Mischproche ist auch zu wachsen. Erzählen will ich der Riker wegen dem Schmuel, was ich auf Ria der Mond, und wegen einem Binyamin. Schmuel gewinnt der Ältere, und Schmuel gewinnt der, was sein tat, er hat immer reingenommen gleich in seine Geschäften, und er was hat keine Sache nicht gelernt. Schmuel hat gelernt in den jungen Jahren, es tut bis Bar Mitzwe, ich bleib nicht weiter in Acheda. Mehr hat er lernen nicht gekonnt. Der Schmuel ist gewesen, ich habe ihn doch sehr gut gekannt, mein Zehn, der Schmuel ist gewesen als ein schweigendiger Mensch, ein Schweiger. Kann sein, der Jam, sagt man, macht Menschen schweigen. Die, was wachsen, leben Jam oder Affen Jam, schweigen, seien nicht kinderredendige Menschen, der Jam, rätschen, verse. In den jungen Jahren ist der Schmuel gewesen ein Kontrabandist. Wenn sein Vater gestorben, und er hat sein Vater gestorben, schon ein Alter, aber noch jeder Schmuel hat Hassene gehabt. Wenn sein Vater gestorben, hat er mehr nicht gewollt sein, kein Kontrabandist. Ist er in Unheil geworden, ein Fischer. Und Tage gewesen, ein ernster Fischer, was ist gefahren auf dem Jam zusammen mit ein paar von seinen Freunden, nicht kein Litwiner, Letten. In jener Kurve ist es sehr interessant, also viele beim Dreck von Palonge sind die Fischer geworden Letten und nicht Litwiner. Die Letten haben auch rausgestuppt, die Litwiner. Das ist interessant, weil weiter rum beim Baltischen Jam sind da gewesen Letten. Und sie gewesen ein Punkt beim Baltischen Jam, was sind gewöhnt die Litwiner. Haben sie ein bisschen weiter rausgestuppt. Mit zwei Letten, drei Letten haben gerade ein Schiffel mit Netzen und sie sind ein gewinn Fischers. A viele in Palonge, in das gewinn ein Modne und ein wilde Sache für Aiden, zu seiner Fischer und vor mit Letten über ein Jahr, wo das ein sehr viel Sakon ist. Aber meine Seite ist gewesen, wenn wir sagen, zu 18, zu 19, habe schon zu 20 Jahren und habe schon ein bisschen mehr. Ein Fischer. Und da ist gekommen in sein Leben seine Roman. Wegen dem Roman, mein Segensroman, käme man nicht erzählen. Im Palom geflogen allemal Summe kommen Gäste. Von jüdischen Gästen sind gewöhnlich die Rabbonim, der Shishives von den Städtler mit sehr guten Talmidim, was mir hat sie gegeben, von wann es zu leben, ob die das mit zwei Chadoshim oder anderen Chadoshim, was sie fliegen kommen. Und in Palom geflogen euch kommen Freuen, was haben die Kinder nie gekannt haben, Akoras. Mit gesagt, wenn sie boten sich in Jam, werden sie aus Akoras. An dem gewiesen, wenn man es auf Hochmes in Städtel. Ist gekommen einmal eine junge, aber eine Mädel, nicht geweint, mit ihrer Amume zu verbringen im Palonger Wald. Der Palonger Wald war ein hoher, größer, gedichter Sosnewald, was ist gegangen bis zum Jahr. Wie gesagt, dort nicht die schönste und die beste Luft. Und sie ist gewesen eine Kranke, ist nochmal eure Kranke auf Tuberkulose. Jetzt schafft ein Kämmer den Kranken auf Tuberkulose, dachte sie, man bräuchte von einem Jahr mitschicken, mit Schickengücher, mit Schickengücher zwischen Berg und alles. Aber sie ist gekommen dahin. Und sie ist gewesen eine Schwester von einem berühmten Rauf. Die Familie nahm eine gewesen Reines. Und sie ist gewesen die Schwester nicht von einem Mamen, noch von einem Taten, zusammen mit Jakob Yitzchok Reines oder Yitzchok Jakob Reines mit dem gerufen, gewöhnlich Jakob Yitzchok Reines von einer Stadt in Litte, was er geheißen Lide. Er ist geworden sehr berühmter Pfarrer, weil er hat ungeheben lernen in sein Geschive auf einem moderneren Eufen, auf einem halben Skole-Eufen, lernen ein bisschen rechnen, lernen ein bisschen öfter Russisch oder etwas anderes solche Sachen. Der russische berühmte Rohr, er ist irgendwann von den Gor erste Zionisten. Aber jemand ist noch kein Zionism nicht gewesen, wenn sie ist gekommen. Und der, auch viele der Jakob Yitzchok Reines, was ist schon gewesen, ein Rohr, ist nicht gewesen, noch jemand hat es auch nicht berühmter. Aber irgendwo, ist er gewesen, ein Chor von der Mischwoche. Hat sie einmal spazieren, die Banja. Gesehen, wie es kommt von Jama, Schiff, und es geht eine größere, größere Woche, und nimmt an die Plätze ein Netz. Und das ganze Bild von einer jüdischen Woche mit einem Netz, mit einer größeren, starken, breiten Plätze, ein Heuche, hat sie beschlossen, das muss sein, ihr Mann. Was ist es getan zwischen ihr, mit ihr Kräuwe, mit was ist gekommen zusammen mit ihm? Wir doch nicht kennt, bloß ein Stammlammer, sondern ein Mädel weg von irgend zu weit. Wer weiß, was ist gewesen. Haklau, sie hat gepeult bei ihr Kräuwe. Und es hat so geendigt mit dem, als sie hat mit dem dosigen Bocher, was sie gewinnt an einem Horenz, und was hat nicht gehabt, kein Namen wie ein Psachoscher, ein jüdischer junger Mann, sie hat mit dem Chassene gehabt. Und mit erzählt, als er hat ihr geschworen, als er hat mir kein Fischer mit sein. Und er soll ihr haben umgesagt, als sie wird Lemusen leben in Armkeit und in Dachs. Er hat mir kein Fischer nie gewähnt, sie hat gelebt in größer Armkeit und größer Dachs und gehabt für ihn ein hübsches Zoll Kinder. Und wenn der Zitut gehört, Kindlein, ist sie gestorben. סתם את גדויית, ה-10-15 יור, נרסי החסן, הנפש הגנץ ה-20 יור, נרד החסן הביזיז גשטורם. שפטר את מיין סיידה, יור, יור לנג נתחסן. ואז דמוס עשיר גבין זעק, עשיר, עזלתם זעק. Was hat mein Seele angegeben Leben? Er hat angegeben Leben von den Fischers. Er fliegt aufwarten, wenn die Fischers kommen mit der Fang. Fliegt er abkaufen den Fang und er rausfahren mit dem Fang auf den Markt und verkaufen. Und der Fang hat er wohl ein sehr kleiner Strömling, Heringler. Und er wollte er sein, mit das gerufen mit dem deutschen Namen Buten, Flanderkes, Flanders. Und so da mal kann sein Menkes, die drei Minen, was mit mir verhabt. Menkes, das ist euch in dem Punkt, in dem Moment, haben Sie vergessen, wie das heißt, sehr verspreite Jamfisch, was in Massachusetts, in Boston, in der Sierra sagt, Katfisch. Er hat ja so mit Jorn gelebt von dem. Und versteht sich, gelebt sehr Ohren. Und später, schon an die ältere Jorn, hat er zusammen mit der, wenn sich in der Weile gewinnt, entwickelt, das sagt, wo stehen bei uns in Städten mit der, ist er geworden ein Dorfsgeher. Er ist gegangen nur in eine Richtung allemal. Beim Breck von Jam, beim Breck von Jam 10, 12, 15 Kilometer von Palonge auf Zoff. Weil das ist die einzige Gegend, wo man die können gehen. Meiri wie gewinnt der Jam, Dormi gewinnt Preisen, Misrechsan gewinnt die alle verschiedenen Städtler von Samet. Er ist gewinnt, also zu sagen, Noant mit die Letten, nicht mit die Litwiner. Seine Sprache, ich werde Rieke Lettisch, also sagen, fliegt er gehen, bringen er hin, was fliegt er bringen? An Nodel, Foden, Kleinigkeiten, ich weiß, a Scherl, a solche Sachen. Und einmal ein schöner Tichel, was ist gekommen von Deutschland, und von dem Fleck, wenn ihn Zoll mit dem Burstin, was die Kinder von den Päuerinnen und die Päuer des Flecken umkleiden beim Breg Jam, speziell noch einen sturmigen Tag. Und er Fleck kommen, er Fleck bringen das in eine von den Fabrikler, was mitgehabt, verkriegen von dem Batzold. Amor kann sein, Fleck dem euch was soll mit Geld, ich weiß nicht, aber gewinn ich das gewinn Arbeithandel. Fleck, dass sie da weggehen, wenn wir sagen, Sonntag, gewinn ich auch viele nicht Sonntag, noch Montag, und Fleck nicht sein in der Heim, Montag, Dienstag, Mittwoch, Fleck kommen in der Heim erst Donnerstag. Und Fleck darf man weiter weggehen, Fleck da kommen in der Heim erst Freitag in der Früh. Er fliegt nächtigen in die bäuerische Heißlach. Dort in die bäuerische Heißlach fliegt er Essen. Was er jit kann essen in der bäuerischen Heißlach. Brot fliegt er Essen, ich weiß nicht. Er fliegt Essen auf Sachen, was ist Gorfrumme, wird nicht gegessen, wie eine Moschel Käse oder noch eine Sache. Wenn ich an ihn gedenke, ist er schon gewähnt, dass ein Mensch, was hat, wo das gewesen sein, Beschäftigung, ein Dorfsgeher. In alle anderen Städte ist das gewesen sehr verspreite Beschäftigung. Bei uns ist das gewesen eine seltene Beschäftigung. Kurz dem Seiten und seinem Aschute, Feibe, was er vielleicht ständig mit dem gehen, was er gewesen seine Rachava, dass er seinen Kimatten gewinnt. Und öfter sein Gewinn gedenke ich und weiß ich, aber nicht auf dem Gegend. Das gewinnt also so ein sehr Gegend und das gewinnt sehr Parnassen Gegend. Und ich, du weißt, dass gewinnt in bei Iden hiebisch ein bisschen auszumeiden Konkurrenz. Ich habe in dem frommen Steiger Leben. Es ist geheißen, als er hat eine Chazocke auf dem. Und ein anderer Ried wird sich da reingemischt. Was sie gewinnt dem Seidensvergnügend? Dem Seidensvergnügend, die gewinnt Sorgen Tillem. Lehmen Tillem. Er hat nicht gewusst, genau den Partei von der Allerwärter sicher nicht. Neuer Fleckt kommen zusammen mit Nochiden und einmal einer allein. Lehen sitzen im Besmetrisch und lehnen Tillem, sorgen Tillem. Er hat nicht gekannt, sich wegzusetzen lernen. Ein Blatt Gemore oder reingucken, etwas in einer schweren Seite mit einem speziellen Nigen. Als ein speziellen Tillem Nigen fleckt man so. Und er fleckt einmal reinkommen in den Stub, lass uns sagen, auf Schabes. Noch ein Sorgen, ein paar Schattillen. Vielleicht ist so, weiß ich, dass sie gewinnen als Samechai. Also ist sich ungesuppt mit Tillen. Sich ungesuppt mit Tillen. Der Seide hat gehabt einen modernen Charakter. Er hat nicht gewollt, keine Sache haben Hanoi von seinen Kindern und auch nicht von seinem ältesten Sohn, Itzig, was sie geworden der Gewirr, was sie geworden, der Gewirr von Städtl. Als der Sohn fleckt dem Wem, was soll vor dem Burstin, was er fleckt bringen, fleckt er sich zu kriegen mit ihm und er weg von ihm und verkäufe anderswo. Weil er fleckt, du gibst mir nicht mehr, wie viel ich verdiene. Du gibst mir mehr, wie viel das ist wert. Will ich nicht. Das ist eine Dove, will ich nicht. Vielleicht gehen Verkäufe anderswo für eine Hälfte von dem dortigen Preis, weil er hat nicht gewollt von seinem Sohn etwas genießen. Bei uns in Stub vielleicht er selten reinkommen, essen sehr selten, seit einmal in ein Jontef, aber nicht mehr. Er eigentlich eine Sache, es gibt eine Sache, was vielleicht ja was kommt sein zu essen. Ein harte Ei in Salzwasser. Also irgendwie sie ist Pesach am Seder. Ich weiß einmal, vielleicht nehmen eine gute Steherbulke, was mit Ockerstütz herausgenommen von Oven, was mit Gebäck. Aber Porsche sich wegsetzen in einem Porschetten Tag, essen, verteilen. Seide, keiner kocht doch nicht von dir. Er gelebt jahrelang, die Kinder sind sich alle zuvor umgetun über die ganze Welt. Und er geblieben allein in sein Heisel. Erst gut ab der Eltern und der Kassenengarten mit einer alten Frau. Der Rika von der war jemals vielleicht schon weniger gehen. Und kennt sie nicht, den Garten gehen, keuchen sich allein etwas was zu machen. Flingen mir, sie rufen die Mumme und sie gewinnen Aidene, was hat getragen, 7 Tichlach auf sich. Wir haben mal allein ausgezählt, die verschiedenen Tichlach, was sie getragen auf sich. Aber als er sehen, der Fleck kommen, trinken ein Glas Tee, er hat sehr lieb gehabt, Tee, und Teefleck da trinken auf sehr heiße Tee, und damit nie kennt, trinken von einem Glas, Fleck da die Tee angissen in, schieß in, Tetzele unten, nehmen also das Tetzele, halten ihm mal ein Stück harte Zucker, das sind wenn seine Vergnügenden, und einmal ein harte Ei. Er sollte eine Gewalt genießen, er kommt zu seiner Schwester, was ist gewesen, was hat gelebt, Ohren, aber herangehen zu seinem Sohn, was hat schon gelebt, ein anderes Haus, ein größer, er hat gar nicht gewollt. Mein Seiden habe ich zum letzten Mal gesehen, in dem Jahr 19, es ist schon gewesen, der war von 1919, sof 1919, anheben 1920. Wenn ich gedacht, halb am Läufen, halb weg von Libabe, und gekommen in Palonge. Und von Palonge bin ich gefahren in Kretinge. Und der Wandertag in der Früh bin ich gewesen in Kretinge. Ich stehe auf, ich sehe, der Seele ist gekommen. Was er gekommen hat, gehört, dass ich bin vorbeigefahren, als ich bin weggefahren in Kretinge, hat er sich zugespaziert, die 12, 13 oder 14 Kilometer von Palonge bis Kretinge, sich zu sehen mit seinen Eltern. Als mehr habe ich ihn nicht gesehen, gar ab der Eltern hat er gelitten von einer Gangrene auf den Fuß, mit dem heruntergenommenen Fuß, er ist gestorben in einem Spital in Memel, was er geheißen Kleipäde. Das ist gewesen, das ist ein eigenartiger, sehr interessanter Mensch, Schmuel. Mein Bobbe hat das ganze Leben, der andere Bobbe, das ganze Leben sich geschämt mit ihm, als ein Proschedeid, und er kann nicht lernen, und in Herzen und Raumel gehalten mit dem Segen. Und wenn der Seele vielleicht da reinkommt, vielleicht bei mir sich, ich weiß, ein 8, 9 Jahre sein mit dem sehr, sehr gut und froh. Mendels zweiter Sohn ist gewesen Binyamin. Der Binyamin hat schon bekommen, also zu sagen, ein anderer Zehn. Er geworden, ein Yeshiva noch. Gelernt früher in der Heim, wie viel mitgekommen. Und dann ist gewesen ein Modne Tebe. Man hat nicht gewollt, als ein Bocher, was vernimmt sich mit Lernen Gemorre, soll sein in demselben Städtel, wo seine Mischproche und wo seine Eltern sein. Mit gesagt, er kann nicht lernen, wie es da zu sein. Hat man ihm weggeschickt in Wilkomir, was Wilkomir hat gehabt, eine kleine Yeshiva. Und er ist dort geworden, ein Yeshiva-Bocher, wie alle Yeshiva-Bocher, das Leben von Teg. Und er hat dort Nassar gelernt, und versteht sich, als dort hat man ihm Chassene gemacht und er ist schon geblieben, ihn willkommen. Und von dort stammt der Zweig von unserer Mischproche in Willkommen. Was geblieben von sie ist, dem, dass ich in jenem Punkt wie ihr bin, Schmuel Saneinikel, also ist da jetzt, in Pesach Tikva, Emetze, was heißt Mendel, und er ist den Binyamin Saneinikel. Der Binyamin hat gehabt Kinder, Sinn und Töchter, ein Teil von seiner Mischproche ist er weg in Dorem, Afrika. Der größte Teil von seiner Mischproche ist umgekommen in der Zeit von Churben und geblieben in der Mischproche seinem Kräuvin von in Wille nach dem Churben und der Mendel da mit seiner Mischproche in Erz Israel. Von Mendels Mischproche weißt du, kennst du, dachte ich, wo kennst du etlichen, wegen der will ich nicht reden, wegen von Mendels Mischproche ist noch können haben, die Wirklichkeit. Von den Binyamins Mischproche meine ich, sich zu bekennen einmal, das kommen in Erz Israel. Sehr feine, gute Mischproche. Das sind die Kinder von meinem ältersten Mendel. Die Kinder von meinem ältersten Moshe seinen gewähnt, mein eigener Seide Judel, mein eigener Seide Judel, seine Bruder, was er geheißen, Leib, seiner Sohn Schmuel, was hat geschaffen, der Abzweig von unserer Mischproche in England, und seiner noch ein Bruder, was ihr gedenkt in sein Name. Aber es ist gerade eine fantastische Geschichte. Ich will auch eben von meinem Seide Judel. Mein Seide Judel ist gewesen, Emetze, was hat gelernt, das auch teure, gekrochen es mich auf Rabonis und geblieben bei sich in Städtel. Und er hat Chassene gehabt und mit meinem Bobbe Sorg. Mein Bobesore ist geboren geworden in dem Jahr 1837. Mein Seide ist nicht gewesen älter von ihr. Äpfel ist er gewesen mit ihr ein Jahr älter, nicht mehr. Mein Bobesore stammt wieder von sehr interessanten Mischwochen. Der Vater von meinem Bobesore hat geheißen Gerschen. Und mit dem gerufen Gerschen Salanter, weil er hat gelebt in Salant. Das ist, er hat nicht gelebt in Salant. Er hat geworden am Eden in Salant. Und in er ist auch gewesen Achave von Yisroel Salanter, von dem berühmten Reformator, von dem berühmten Bäuer, von der Bewegung von den Mosanikes. Sie sind gewesen junge Menschen in demselben Alter, sind beide gewesen, nicht kein Salanter, nur Salanter Edens, und bevor sie beide gewesen auf Kest, haben sie beide zusammen gelernt. Lernen zusammen ist gewesen eine angenommene Sache, man fragt sich eine der andere, man muss die lernen, ist der Israel und der Gerschen Salanter haben gelebt. Die gute Haberin zusammen. Mein Bobes Seide, er nicht gewesen der Vater von dem Gerschen, noch er ist gewesen der Schwäher von Gerschen. Mein Bobes Seide ist gewesen ein berühmter Seucher, ein größer Seucher in Plungian, in der Städtele, was in Gießen Plungian. Wenn Napoleon ist gegangen auf Russland und seine Armee ist gegangen mit etlichen Strömen, ist der zornige Strom gegangen nicht weit von unserer Gegend. Er ist gegangen auf Kovne, der erste größte Festung, was er hat eingenommen von Russland, ist gewesen Kovne. Du weißt doch, er hat gar nicht gesehen, eingenommen schon doch. Sein Politik gewesen, keine Sache mit zunehmen von der Bevölkerung. Und die alle Sachen, was sie haben gedacht haben, aufzukäufen Fleisch, aufzukäufen Gänse, aufzukäufen Proviant, verschieden aufzukäufen Hay, was die Armee hat gedacht haben, haben zugestellt die ortige Sache. Und der Dosiker Bobes Seide ist gewesen ein Zusteller von Ochsen und von Gänz für Napoleons Armee. Und der gesagt hat mir, die damalige Vorstellung gewesen, hat Napoleon hat gezollt mit goldenen Imperial. Wie er hat gezollt, mit wem der, mein Bobbe Seide ist gewesen, der Schütte, weiß ich nicht, dass er genau, nur mein Bobbe Seide ist geworden sehr, sehr reich. Und als mein Bobbe Seide ist geworden sehr reich, hat er bei dem ortigen Graf, die Grafen sind alle gewesen, polische in unserer ganzen Gegend, weil die dortige Gegend hat der Vater von anderen Teilen von Polen gehört zu Polen. Und die Ehren hat gehört zu großen Prizin, was haben gehabt, die in jener Gruppe Leibegen oder Stampeuren, was haben für sie gearbeitet. Hat er bei einem alten Graf, was hat geheißen Graf Oginski, aber in der Graf in der polnischen Geschichte, ein groß abgekauft, als ein größten Teil von dem, was der Graf hat vermogt. Er hat abgekauft von dem, der Städtel hat gehört, die Erde gehört zur Grafen. Und in Plungiani gewinnt ein größer Park, hat er abgekauft. und ob gekauft Felder mit Stades, mit sehrer Sache, und ihm bezahlt mit dem Imperial, was hat bekommen durch der Armee, was sie dort durchgegangen, nicht weit. Mit gedacht, die treiben die das geochsen, bis wann zu der Armee. Es ist gewesen ein Missherr, in jenen Zeiten, es ist sehr schwer sich vorzustellen, ohne Kontrakt, ohne Unterschriften. Es ist gewesen, also, wir sind gekommen, mit Ogerät, mit der Ausgründung der Imperial, mit seinen gelben Händen, mit getrunken Braten, es ist gewesen, und die ganze Welt hat gewusst, dass wir mit dem gerufen, sein, er geheißen doch sich Leib, sein Familienname weiß sich Schäfer. Leib Schäfer hat auch gekauft, ich weiß wie viel Majontkes bei dem Graf Oginski. Aber eine kurze Zeit nachdem ist der Graf Oginski gestorben und seine Jorschim haben es nie dann erkannt. Hat sich umgeheben ein Prozess. Ein Prozess, was uns gezeugen etliche zentliche Jahre. Und was ist ergangen bis zu dem russischen Senat. Der russische Senat ist das höchste Gericht in Russland. Und Chotschmi hat bei allen früherlichen, niedrigen Instanzen gewonnen, hat man bei dem Senat verspielt. Weil jemals die schon gewinnen, die Zeiten von Nikolai dem Ersten, so schon gewinnen sehr streng wegen dem, was sieben Toren nicht haben, kein Erd in sehr Basiz. Chotsch zu gewinnen, gewisse Ausnahmen von gewissen Iden, was es gab von früheren Zeiten Erd. Gewisse Ausnahmen sind gewinnen, aber der Herr Klaun hat verspielt. In dem Prozess von Verspielen hat die Mischproche, ja, der Seide und seine Kinder, verloren schon alles, was sie haben gehabt. So sind sie gezeugt mit berühmten Advokaten von Peterburg. Mit denen sind sie gewinnen, ein berühmter Prozess. Mein Bobbe hat Späthassen gehabt. Die Bobbe hat ein paar Wochen zu also Späthassen. Was ist spät? Sie gewinnen 18 Jahre und sind gewinnen am Ende. Das war ein Skandal. Wir sind gewöhnt vernommen, so viel mit dem Prozess. Also wir sind darum geguckt. Und mein Bobbe hat sich gehört, wird bei ihr sein. Weil der Dossiger, ihr Vater, der Gerschensalanter, ist gewöhnt ein enormer Mann, gelebt von Teure, aber von Mikkeller von Teure. Mir gewollt werden kein Rauf, das eigentlich gewesen eine verspreite Sache, hat die go ernste, die go gelernt, haben nicht gewollt werden, kein Rabonim. Erstens ist gar nicht richtig zu lernen von der Teure. Und zweitens, wer wird sich vernehmen mit Paskenen erscheinen zu etwas, was sie koschen oder etwas, was sie treibt, damit patte doch die Zeit oder viele zu machen. Ausgleich an sich zwischen zwei Schutwim, aber man darf sitzen und lernen und nicht darum drehen sich da mit verschiedenen Menschen wegen seiner Geschäften und so. Der Dossiger Gerschnagev ist nicht geworden kein Mussernik, hat er gewinnt ein Chava mit Israel Salanter und der Dossiger Gerschen was ist geblieben, nur beim Lernen teure und geendigt, das ist so ein bisschen gewesen der Weg von der allen Missnagdim. Wenn sein Weib ist ihm gestorben, ist er weggefahren in Erz Israel. Er ist weggefahren in Erz Israel. Er ist damals mit dem Gewinn Aid 1960, er ist schon so ein Gewinn der 50er. Und schon Zeit, sich zu kleiden, starb. Aber weggefahren in Erz Israel. Und in Erz Israel, die kennt heißen in zwei Erde, oder Jerusalem oder Zfas. Stamm gewesen in dem Jahr um 1870. Ich komme in Jerusalem. Iden haben in Jerusalem gelernt Teure und gelebt von Chalukah. Das heißt, von den Dorfes, was wir verkriegen über die ganze Welt, es gewinnt eine eigene Organisation, was pflegt das Geld von anderen Teilen. Und er ist geboren auf einen anderen Teilen, er hat gewinnt größer, Covid oder Schives, auf einen anderen Teilen, von einer von den anderen Teilen, von der Chalukah. Er ist gefahren sterben. Aber auch gelebt hat er in Eretz Yisroel an erich 40 Jahre. Er hat reingelebt in die höheren Einzige. Sein Käfer, begraben hat man ihn auf dem Haar Haseisim. Das gewinnt der Chosheva Käfer in der Chosheva Besäule in Jerusalem. In 1947, wenn ich bin gewesen, habe ich geprüft, gefunden sein Keder. Nicht gekannt, gefunden. Jetzt kommen sicher nicht gefunden, weil von dem Haraseisim haben in die 20 Jahre, was sie gewesen in die Hände von die Jordanien, haben sie die Hälfte ausgegraben. Aber wenn ich bin angekommen, habe ich gekannt der Gehen, damit gedenkt sein Namen. Gershon Salant, Gershon Salanta. Das sind die Bobes Seide, es ist mein, nein, der Gershon, Entschuldigung, das ist die Bobes Tate. Die Bobbe hat Chasnega zu 18 Jahren. Mir hat sie Chassene gemacht mit dem Judel Palonka, was gehört mich auf Rabonis, aber die Bobbe hat gehalten, als sie ist von der größeren Jiches, wie ihr seht. Und sie hat das ganze Leben, schon wenn sie ist geboren an Mone, hat die Bobbe. Und sie ist geboren relativ wie früher einmal, weil der Seide gestorben im 96. Und eben die Bobbe geboren in 37, heißt es, der Seide gewinnt wie alt? 59 Jahre, ja. Und sie ist auch nicht mehr älter. Aber sie hat nicht gehalten, dass sie nie kommt, sich zu verbinden mit einer Sprache macht. Eine alte Mischproche, sie hat gewusst, aber auch hat sie gewusst, dass er meistens, sie gewusst noch meistens, sie gewusst nicht genug schöne meistens von der Mischproche. Eben ist sie gewinnen Avremel Salanta, Avremel Palonga. Aber auch geht darum, als Schmuel, der Vater von ihr, Eidem, wo sie sagt, ein grober Mann, ein grober Junge, aber er kann sagen, noch Hilimann.